Manche ist zu traurig, sind rot-brünett, von schlank bis fett. Viele Gefühle, heiße und kühle, weiß nie genau, was denkt eine Frau. Die Üblen und Betten, die Taschen am Arm, ist kalt, nie warm, sind länger im Bad, ist für Männer hart, brutal ist wie mit gutem Feeling. Erste Liebe im Spiel. Wenn ich Frauen so sehe, find ich Frauen okay, weil ich so auf Frauen stehe.